es war ein fauler Schäfer, ein rechter Siebenschläfer, ihn kümmerte kein Schaf. Ein Mädchen konnt ihn fassen, da war der Tropf verlassen, fort Appetit und Schlaf. Es trieb ihn in die Ferne, des Nachts zählt er die Sterne, er klagt.